mir heute einen Partyhut am Ballerstrand und ein Selfie-Stick dazu. Und dann geh ich ins Casino und mach Knete mit meiner Knallermalle-Party-Crew. Alle Mädels sind mir auf den Fersen. Ich hab den Jackpot geknackt. Ich hab die Koffer voller Scheine und ich trag sie an den Strand. Und rufe freies Saufen für alle. Ich hab den Jackpot geknackt. Heute geht die steilste Party. Ich bin der geilste Typ der Stadt. Freies Saufen für alle. Ich hab den Jackpot geknackt. Heute geht die steilste Party. Ich bin der geilste Typ der Stadt. Ich bin heute unterwegs am Ballerstand. Da treff ich ne ziemlich nice Braut. Sie sagt, sie heißt Sabine oder Petra. Und dann hat sie mir die Koffer geklaut.